am Ufer des Rheins, da brauste die Flut. Die Wellen schlugen hoch, der Sturm tobte wild und voll Wut. Die Nordmänner zogen voll unbändiger Macht durch den Nebel der Nacht, bis die Morgensonne lacht. Mit Schwertern und Schilden, mit Feuer im Blick, zogen sie weiter, kein Weg führte zurück. An einer Insel im Rhein legten sie an, von dort aus verfolgten sie gierig ihren Plan. Von der Insel zum Kastell war es nicht weit, und sie wollten es stürmen zur frühen Morgenzeit. Der Himmel wird finster, der Regen fällt kalt. Durch das Land der Legionen kommen wir mit Gewalt. Oh, Novaesium, Festung der Ahnen, stell dich den Winden, den Wellen, den Drachen. Die Normannen kommen mit Eisengriff und wildem Lachen, doch du wirst nicht fallen, du wirst nicht zerbrechen, sollen sie doch wagen, wir werden dich rächen. Mit lautem Gebrüll drangen sie ein in die Mauern aus Stein, in das römische Heim. Die Tore zerbarsten, die Flammen entbrannt, doch tief in den Hallen hielt die Wacht wehrhaft stand. Die Nachfahren der Römer, tapfer und stolz, kämpften mit Stahl, mit Feuer, mit Speeren aus Holz. Sie wehrten sich mutig, die Angst war vorbei. Die Wikinger drängten, doch die Mauern blieben frei. Komm, wenn du kannst, wir halten den Wall. Die Sonne wird sinken und dann folgt dein kämpften sie bis zum Morgengrauen. Die Kräfte versiegten, die Reihen zerbrachen, doch das Kastell stand unbezwingbar und fest, und die Wogen des Schicksals zogen weiter gen West. Die Wilden zogen ab, der Wind sich entspannt, der Feind war besiegt und bewahrt das Land. In Novaesium, wo einst Legionen marschiert, lebt ihr Erbe fort, dass die Zeit nicht verliert. So singen die Lieder von jener großen Nacht, als der Mut obsiegte und der Rhein neu erwacht. Die Wikinger zogen zurück auf das Meer, doch das Kastell blieb stehen, sie kamen nie mehr. Durch das Land der Legionen, wir kamen, wir gingen.